Wenn man am Land auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, so muss man entweder ein sehr geduldiger Rentner oder ein überzeugter Arbeitsloser sein, oder man muss sich einfach damit abfinden, dass man gewisse Orte in seinem Leben nie erreichen wird. Hallo liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Sambadales und heiße euch zu meinem Metal Challenge Sportage Monologize herzlich willkommen. Heute die Führerscheinprüfung. Am Land versucht man so schnell als irgend möglich seine Führerscheinprüfung zu bestehen und irgendwie ein Auto zu bekommen. Ich bestehe also meinen schriftlichen Test, setze mich ins Auto, fahre gemütlich eine Runde, setze mich auf das Motorrad, fahre die nächste Runde, bestehe, steige hinten ein und sehe entspannt zu, wie meine Mitprüferin losfährt und verkrampfe meine Eingeweide. Die junge Dame lässt die Kupplung springen und den Wagen abstürzen, startet wieder an, fährt los, revisiert, um nicht gegen eine Einbahn zu fahren, fährt raus auf die Bundesstraße, lässt den Wagen wieder absterben, kommt zum ersten Kreisverkehr, fährt mit der fünften und quietschenden Reifen um den Kreis, lässt den Wagen noch zweimal absterben und parkt sehr kreativ ein. Ich bedanke mich bei meinem Schutzengel, dass ich immer noch lebe, sehe, wie die Tante aussteigt, plötzlich auf ein Motorrad umsteigt und bitte meinen Engel, all seine Macht auf diese Frau zu fokussieren. Sie fährt los, biegt dreimal kreativ ab, lässt das Motorrad ganze fünfmal absterben, parkt sehr kreativ ein, steigt ab, wobei die Maschine umfällt, und geht zum Fahrlehrer, der sagt, sie wirkt noch nicht so ganz sicher mit der Maschine, aber sie haben bestanden. Bestanden! Halt es durch meinen Kopf, während ich langsam verstehe, warum es so viele Verkehrsunfälle gibt, während ich auch schon einen anderen Prüfer höre, der leider durchgefallen ist, der sagt, das war aber eine Gemeinheit, der Fahrlehrer hat mich auf einer Straße fahren lassen, die ich vorher noch nicht kannte. Sekundenschlaf, Alkohol am Steuer, übermotorisierte Autos und unterqualifizierte Fahrer. Nach meiner Führerscheinprüfung hatte ich eine rudimentäre Vorstellung, was mir da auf der Straße so entgegenkommen könnte. Was denkt ihr über die Führerscheinprüfung? Ist der Multiple-Choice-Test zu einfach oder ist die ganze Veranstaltung nur eine Farce? Wie wichtig ist eine ausführliche Prüfung vor dem Erhalt der Lenkerberechtigung? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.